نقول الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله. والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى إلى يوم الدين أثره. أما بعد، Wir machen inshallah weiter in Jamal al-Lum al-Hikam von Ibn Rajab al-Hanbali. Wenn ich mich jetzt nicht irre, ist das der 44. Das von den Fajr-Unterrichten. Ist das so, Achi? Ja, 44. Ja, es ist der 44. Für den Unterricht. Das Buch Jama' al-Ulum al-Hikam von Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah. Wir sind gerade beim 9. Hadith. An Abi Hurairah radiallahu anhu, قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. Also von Abu Huraira رضي الله عنه, dass er sagte: Ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen: Was ich verboten habe, so meidet es. Was ich euch befohlen habe, so macht davon, was ihr so viele ihr könnt. Denn diejenigen, die vor euch waren, sind ins Verdorben gegangen wegen ihr viel Fragen und ihr Streiten über ihre Propheten, überliefert bei Al-Bukhari und Muslim. Ibn Rajab rahimahullah sagt, und die Menschen sind geteilt worden in dieser, was dies betrifft, in Gruppen. So gibt es von den Gefolgschaften der Ahlul Hadith, wer die Tür des Fragens zugemacht hat, zugeschlossen hat, bis sein Fiqh über die Grenzen, was Allah auf seinen Gesandten hinabgesandt hat, wenig wurde. Ja, er hat diese Tür komplett zugemacht, so dass sein Wissen dadurch geringer wurde über das, über was Allah auf seinen Propheten hinabgesandt hat. Okay? Und er wurde zu einem Träger des Fiqh und kein Faqih, yani er trägt Wissen, aber kein Wissen, der hat kein Wissen. Okay? Und von den Fuqaha, ja, von Leuten der Meinungen, gibt es welche, die die Tür, diese Tür komplett aufgelassen haben, ja, die Tür des Fragens über die Sachen, bevor sie geschehen, ja, und was gewöhnlich passiert und was oder nicht passiert. Ja? Und sie haben sich damit beschäftigt, ja? Sich anzustrengen, darüber zu antworten und darüber viel zu streiten und darüber viel zu diskutieren, bis dadurch oder davon die Herzen zerstritten werden oder auseinandergehen, bis davon kommt, dass die Herzen oder bis davon, ja, bis davon kommt, dass die Herzen auseinander oder zerstritten werden, ja, und darin aufgrund dessen die Neigungen und Streitereien und Feindschaft und Hass, ja, festgelegt werden in den Herzen, ja, und dies wird oft mit der Absicht des unbedingt siegen wollen, ja, dass man unbedingt yani, siegen wollen, verbunden. Yani, das hat der Ursprung davon oder die Absicht davon ist, ja, oder das ist meistens damit verbunden, dass man die Absicht hat, unbedingt ja, die Oberhand oder die yani, siegen zu wollen. Okay, yani, in der Diskussion. Und dass man, ja, angeben möchte und dass den Hörer oder Stellung haben möchte. Okay? Und dass man die Menschen auf sich aufmerksam machen möchte. Und dies ist von dem, was die fundierten Gelehrten kritisiert haben und getadelt haben. Und die Sunna wies darauf, dass es ja nicht schlecht und ja nicht etwas Verwerfliches ist und dass es verboten ist. Was aber die Fuqaha von Ahlul Hadith betrifft, die danach handeln, die nach dem Hadith handeln, so ist ihr meiste Sorge das Suchen nach den Bedeutungen von Allahs Buch Azza wa Jal und was ihm erklärt von der authentischen Sunna und die Worten der Sahaba und die ihnen im Rechtschaffenheit folgen. Oder diejenigen, die ihnen im Rechtschaffenheit folgen. Und nach der Sunna und die Suche nach der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam und das Kennen von ihr, von das Authentische davon und das Nicht-Authentische. Und dann das Lernen darüber und es zu verstehen. Ja? Und ihre Bedeutungen, bei ihren Bedeutungen stehen zu bleiben und es und sie zu betrachten. Und dann das Kennen oder das Erlernen von den Aussagen der Sahaba und der Tabi'in, die ihnen in Rechtschaffenheit folgen, in den Arten der Wissenschaft von den Tafsir und Hadith und die Angelegenheiten von Haram und Halal oder Halal und Haram und Usul al-Sunnah und Zuhd, yani asketisch zu sein und Raqaiq und so weiter. Und dies ist der Weg von Imam Ahmad und wer ihm entspricht von den Ulama oder wer ihn, wer mit ihm einer Meinung war von den Ulama, von den fundierten Ulama des Hass. Und in das Kennen davon ist genügend Beschäftigung, was ausreicht, dass man davon, das eigentlich ausreicht, als dass man das genügt, was ausreicht, was eigentlich ausreicht, als dass man sich mit das, was erneuert wurde von der Meinungen, die nichts nutzen und von denen man keinen Nutzen hat und von den Sachen, die nicht geschehen, sondern was nur Diskussionen oder was nur, was die Diskussion darin nur viel Streit und Diskussion und das viele er sagte und er sagte, also viel unsinniges Gerede vererben lässt. Yani alles andere als das, dass man sich mit Allahs Buch beschäftigt und der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam und sie zu verstehen und dann die Aussagen der Sahaba und der Tabi'in und so weiter. Alles, was sonst als das ist, ja, ist nur von den Meinungen und von er sagte und der sagte und der sagte, ja, was eigentlich nur viel Streit und Diskussionen, ja, und unsinniges Gerede vererben lässt. Und Imam Ahmad hatte oder war oft, wenn er gefragt wurde, über die Sachen, ja, die noch nicht oder die nicht geschehen, ja, wenn er darüber gefragt wurde, sagte er, lasst uns von diesen Erneuerten fragen. Ja, und wie schön ist das, was Yunus ibn Sulaiman al-Sakhti gesagt hat, als er sagte, ich sah oder ich betrachtete die Angelegenheit. Ich betrachte die Angelegenheit oder die Sache. Ja, wenn sie von Hadith und Meinung ist, ich betrachtete die Angelegenheit. So war sie Al-Hadith und die Meinung. So fand ich im Hadith die Erwähnung des Herrn Azza wa Jal und seine Rububiyya und seine Verehrung und seine Großartigkeit und die Erwähnung des Thrones und die Beschreibung von Jannah und Feuer und die Erwähnung der Propheten und Gesandten und Halal und Haram und die Motivation und das Motivieren zur Pflegung der Verwandtschaftsbande. Ja, und alles Gute ist darin. Und alles Gute ist darin. Und ich betrachtete die Meinung, so war darin oder ist darin, so fand ich, dass darin, was darin ist, dass List, Untreue, Planschmiedungen, und Trennung oder Zerschneidung der Verwandtschaftsbande und alles Schlechte ist darin. Und alles Schlechte ist darin. Ibn Shabui sagte, wer das Wissen über oder wer nach dem Wissen des Grabes streben will, so soll er auf die Überlieferungen zurückgreifen. Yani er meinte das Wissen des Jenseits, der Akhira. Ja? Und wer das Wissen des Brotes, yani Dunya, ja, nach dem strebt, so soll er auf die Meinung zurückgreifen. Und wer einen Weg im Strebung nach Wissen oder das Wissen beschreitet, nach dem, was wir erwähnt haben, der ist dann in der Lage, die Antwort auf die Ereignisse, die passieren, meistens zu verstehen. Ja, wer diesen Weg des Wissens geht, ja, den die Gelehrten beschrieben haben, nämlich Koran und Sunna, ja, und nach dem Verständnis der frommen Salaf, von den Sahaba und Tabi'in und diejenigen, die ihnen rechtschaffen folgen, wer diesen Weg geht, der ist dann in der Lage, meistens Antworten auf die Ereignisse, die passieren, zu finden. Weil, denn ihre Grundsätze oder ihre Ursprünge sind in jenen Ursprünge, auf denen wir hingewiesen haben, ja, Koran und Sunna. Ja? Und die Beschreitung des Weges muss, oder dieses Weges muss hinter die Imame dieses Weges sein. Ja, man muss in ihren Fußstapfen treten und in ihren Weg folgen. Dieser Imame, über dessen Rechtschaffenheit und Wissen über Einstimmigkeit herrscht. Wie Ash-Shafi'i und Ahmad und Ishaq und Abi Ubaid, um wer ihren Weg geht. Denn wer behauptet, diesen Weg zu beschreiten und ist auf einem anderen Weg als ihren Weg, der fällt in Verdorben und yani, schlechte Sachen. Okay? Der fällt in Abgründe und Verdorben. Und der nimmt mit dem oder von dem, was nicht erlaubt ist, nehmen und lässt, was verpflichtet ist, danach zu handeln oder unterlässt, was Pflicht ist, danach zu handeln. Das heißt, wer heute behauptet oder wer irgendwann einmal behauptet, diesen Weg von Koran und Sunna zu gehen und er geht diesen Weg nicht nach dem Weg oder er geht einen anderen Weg als dem Weg der rechtschaffenen Imame, der rechtschaffenen Imame und der rechtschaffenen Sahaba und Tabi'in, die das verstanden haben, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat und was der Prophet sallallahu alaihi wasallam von Allah azza wa jal verkündet hat, der fällt ins Verdorben. Okay? Und das in dieser Sache, dass man die ganze Sache in der Hand hat, ist wie, dass man damit Allahs Angesicht, nach Allahs Angesicht strebt und dass man damit bezweckt, sich Allah Azza wa Jal zu nähern durch das Wissen, was Allah auf seinen Gesandten hinabgesandt hat und seinen Weg zu beschreiten und danach zu handeln und die Menschen oder die Geschöpfe dazu aufzurufen. Und wer so ist, den verhilft Allah Azza wa Jal zum Erfolg und lässt ihn vortrefflich sein und gibt ihm seine Rechtleitung und sein und lässt ihm und lehrt er nicht gewusst hat. Und er wird von den gelobten Gelehrten, welche in dem Buch, in dem Koran, gelobt wurden in der Aussage des Erhabenen, innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Das heißt, die Diener Allahs, die Gelehrten, fürchten Allah. Ja, fürchten Allah. Und er ist von den Surat Fatir, Vers 28. Und er ist von den Fundierten im Wissen. Und er ist auch von den Fundierten, und er wird auch von den Fundierten im Wissen sein. Und Ibn Abi Hatim überlieferte in seinem Tafsir von Hadith Abi Darda, radiallahu anhu, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam über die Fundierten im Wissen gefragt wurde. So sagte er, man barrat yaminuhu wa sadaqa lisanuhu wa istaqama qalbuhu wa man affa batnahu wa farjahu fadhalika min ar-rasikhina fil 'ilm. Das heißt, derjenige, dessen Schwur erfüllt wird, yani wenn er schwört, dann wird sein Schwur erfüllt. Und dessen Zunge, oder er erfüllt auch seinen Schwur. Und seine Zunge wahrhaftig ist, dessen Herzen aufrichtig ist, und derjenige, der sein Bauch und sein Schambereich hütet, yani vom Haram. So ist dieser von Fundierten vom Wissen. Okay? Und Nafi ibn Yazid sagte, man sagt, die Fundierten im Wissen sind diejenigen, die bescheiden für Allah sind und die sich Allah, die demütig gegenüber Allah Azza wa Jal sind, in seiner Zufriedenheit. Sie nehmen nichts, was über sie ist, und oder sie nehmen nicht diejenigen, die über ihnen sind, und die erniedrigen nicht oder verachten nicht, wer unter ihnen ist. Okay, das bezeugt, dies wird auch dafür oder das wird bezeugt durch die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam: Ataakum ahlul Yaman hum abarru quluban wa araqqu afida, al iman yamaniyun wal fiqh yamaniyun wal hikmah yamaniya. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: die Leute von Yemen sind zu euch gekommen, sie sind am frommsten der Menschen in den Herzen, und Rafiq, yani am zärtlichsten oder wie nennt man das? Etwas, einen Augenblick. Etwas zart zu sein, yani. Ja? Ihre Herzen sind zart. Ja? Yani sind nicht. Sanft, ja, am sanftigsten in den Herzen, ja, am sanftigsten in den Herzen. Der Iman ist aus Jemen, ja, oder jemenitisch, und der Fiqh ist jemenitisch, und die Hikma, yani die Weisheit, ist jemenitisch. Das ist eine Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und das sehen wir auch heute, und dazu, das ist ein eigenes Thema, das brauchen wir heute nicht zu erwähnen, aber wir überliefern hier, oder was wir zeigen hier auf, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, solche Leute gelobt hat, die diese Eigenschaften haben. Und über Ahlul Yaman, das ist ein eigenes Thema, aber ich kann nur aus Erfahrung sprechen, dass die besten Brüder, die ich, Allah Azza wa Jalla mir die Ehre gegeben habe, dass ich sie auf Allahs Weg begleite und kennenlerne, das waren die Brüder, meistens die Brüder aus Yemen. Und wir sehen auch heute die Leute, wie die Brüder in Yemen, yani, wie sie mit Weisheit und mit Fiqh und mit Iman, und mit Sanftmütigkeit, die Herzen der Menschen gewinnen, und yani Allah Azza wa Jal gab ihnen yani großen Erfolg, was andere, auch Brüder, nicht hatten. Ja, und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch in einem Hadith von Aden Abiyan, von der Stadt Aden Abiyan, kommt heraus 12.000 Mann. 12.000 Mann, die Allah und seinen Gesandten unterstützen. Sie sind die Besten, die zwischen mir und ihnen sind. Ja, möge Allah azza wa jalla diese Brüder, die heute dort sind und für Allahs Wort und Allahs Wort erheben, möge Allah azza wa jalla diese Brüder diese Armee sein lassen. Okay? Vor allem da diese Brüder auch in diesem Gebiet aktiv sind und von diesem Gebiet auch kommen. Und darin, in diesem Hadith, kehren wir inshallah zurück zu den Aussagen von Ibn Rajab. Dieser Hadith, oder in diesem Hadith, ist ein Hinweis von ihm, sallallahu alaihi wasallam, zu Abu Musa al-Ash'ari. Und wer auf seinem Weg ist von den Ulama von Ahlul Yaman. Ja. Und dann zu die gleichen wie Abu Muslim al-Khawlani, Uwais al-Qarni, Mutawus, Wahb al-Munabbih und andere von den Ulama von Ahlul Yaman. Ja. Und all diese sind von den fundierten, aufrichtigen Gelehrten, die Allah Azza wa Jal fürchten. So sind sie alle Wissende über Allah. Sie fürchten ihn. Und einige von ihnen sind weiter im Wissen über Allahs Urteile und die Scharia seiner Religion als andere. Ja. Jedoch, dass sie von den Menschen unterschieden wurden, ja, so von den Menschen unterschieden wurden, war nicht wegen des viele Gerede, er sagte und der sagte, und auch nicht viel Suche und Diskussion. Es war nicht deswegen, sondern wegen ihr Fürchten von Allah oder ihr Furcht gegenüber Allah Azza wa Jal und ihr yani Konzentration auf das, was Allah Azza wa Jal sagte und sein Gesandter. Und Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu war am meisten derjenige, der am meisten Wissen hat über die Menschen, unter die Menschen über Al-Halal und Al-Haram, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Der am meisten Wissen von den Menschen hat über Al-Halal und Al-Haram ist Mu'adh ibn Jabal. Okay, und der ist derjenige, der Yawm al-Qiyamah kommt vor den Gelehrten. Eine, zwischen ihm und die Gelehrten ist ein Platz, yani. Er ist vor ihnen, eine ganze yani Fläche vor ihnen. Und sein Wissen war nicht, weil er sich geweitert hat und yani vertieft hat in den Fragen und dass er oft gefragt hat, sondern es ist von ihm überliefert oder wird von ihm berichtet, dass er das Sprechen verabscheut hat über das, was nicht geschieht. Ja? Vielmehr war er wissend über Allah und wissend über die Grundsätze seiner Religion. Und es wurde zu Imam Ahmad gesagt, oder er wurde gefragt, wen sollen wir nach dir fragen? Er sagte, Abdul Wahhab al-Warraq. Dann wurde zu ihm gesagt, er ist nicht vertieft im Wissen. Er sagte, er ist ein frommer Mann. So einer wie er wird verholfen, die Wahrheit zu treffen. Ja, er wird von Allah verholfen, die Wahrheit zu treffen. Und er wurde über Ma'ruf al-Karchi gefragt, so sagte er, er hatte der Grundsatz des Wissens, nämlich die Furcht vor Allah Azza wa Jal. Ja? Und dies kommt von der Aussage von einem der Salaf, dass er sagte, es genügt, die Furcht der Allah genügt als Wissen. Ja? Und dass man ja nicht sich selber sicher ist, ja, dass man sich selbst sicher ist bei Allah Azza wa Jal, genügt als Jahl, als Unwissenheit. Ja, und das ist auch eine Sache, bei der wir auch stehen bleiben sollten, weil viele Leute reden heute von Gelehrten. Ein Gelehrter ist nicht der, der von einem Tarut eingesetzt wird, der von einem Tagut eingesetzt wird und den Titel Sheikh bekommt. Und ein Gelehrter ist nicht derjenige, der auf Al Jazeera kommt oder auf irgendeinen anderen Fernsehkanal und mit einem langen Bart oder mit mit der Kleidung der Gelehrten oder mit der Kleidung von der Al-Azhar oder von was weiß ich was, und bei ihm erscheint auf dem Bildschirm Sheikh so und so. Das ist nicht der Gelehrte nach Koran und Sunna. Und der Gelehrte ist nicht jemand, der studiert hat unbedingt. Ja? Ja? Auch wenn er Wissen trägt. Ja? Aber solche Leute beschrieb Allah Azza wa Jal, wenn sie nicht Allah Azza wa Jal fürchten und wenn sie nicht das einhalten, was Allah Azza wa Jal gesagt hat und wenn sie nicht den Hak sprechen. Ja? Und wenn sie die Menschen täuschen und wenn sie die Tawarit unterstützen, ja, dann sind sie wie ein Esel, der Bücher auf seinen Rücken trägt. Hat er Wissen? Ist er wissend? Er ist nicht wissend, er trägt Wissen. Aber er hat keinen Nutzen davon. Weder hat er einen Nutzen davon, noch haben die anderen Menschen einen Nutzen von seinem Wissen, weil es nicht auf Hak basiert. Weil er sein Wissen nicht mit der Tat umgesetzt hat. Und weil er nicht diese Wahrheit den Menschen aufgezeigt haben. Und deswegen sehen wir einige von dieser Murji'a, von Murji'a al-Asr, von Murji'a heutiger Zeit, der heutigen Zeit, wie sie noch immer die Tawarit verteidigen. Wir sehen einige von ihnen, die noch immer so dumm sind, die Tawarit zu verteidigen. Wie der Mufti zum Beispiel von Syrien und Al-Bouti und so weiter, die, wenn du vor ein Jahr gesprochen hättest, dann hätten manche Leute dich angegriffen und dich ja als Jahil bezeichnet und so weiter und so fort. Aber heute traut sich keiner von den Murji'a, vor allem hier in diesen Ländern, solche Gelehrte zu verteidigen, weil die sind abgefallen und die Maske ist von innen gefallen und weg. Ja, und deswegen ist Allah also Jazzi vor den ganzen Menschen entblößt. Und es gibt natürlich andere, die versuchen jetzt in den Zug einzuholen und in den Zug einzusteigen, der an ihnen vorbeigeht. Aber auch die sind abgefallen, weil die Menschen vergessen nicht ihre Aussagen, wie sie diese Tawarit verteidigen. Es gibt sogar einen, den habe ich vor kurzem gesehen im Internet, der ruft heute noch immer dazu auf in Ägypten, er ist einer, der in Universität Al-Azhar studiert hat und so weiter, der ruft heute noch immer dazu auf, verteidigt Hosni Mubarak und verteidigt das Militärregime dort und sagt, ja, wir dürfen, das ist Haram, dass man gegen sie rebelliert und dass man und. Die Menschen lachen ihn aus heute. Subhanallah. Möge Allah Azza wa Jal die Gelehrte der Falschheit vernichten. Okay? Ibn Rajab sagt, und dies ist ein weiter Kapitel, bei dem man lange bleiben kann. Jedoch kehren wir zu der Erklärung von Hadith von Abu Huraira radiallahu anhu und sagen, wer sich nicht damit beschäftigt, viel zu fragen, wer sich nicht viel mit den Fragen beschäftigt, die nicht in Koran oder Sunna sind, sondern beschäftigt sich mit das Verstehen von Allahs Worte und die Worte seines Propheten, und seine Absicht damit ist, die Befehle einzuhalten und die Verbote zu meiden, so ist er von denjenigen, die den Befehl des Propheten sallallahu alaihi wasallam in diesem Hadith eingehalten haben und die danach handeln, oder die nach seiner Bedeutung handeln. Und wer und dessen Bestrebnis oder Beschäftigung nicht das Verstehen von dem, was Allah auf seinen Gesandten hinabgesandt hat, und er beschäftigt sich damit mit vielen Fragen, die geschehen und die nicht geschehen, und er bemüht sich, sie zu beantworten nach der bloßen Meinung, über den fürchtet man, dass er von denjenigen ist, die diesen Hadith widersprechen und die seinen Verbot begehen und seinen Befehl unterlassen. Okay. Und wisse, dass das Vielgeschehen der Ereignisse, die keinen Ursprung oder keinen Grundsatz in Koran und Sunna haben, ist nur von das Unterlassen der Beschäftigung, die Befehle Allahs und seinen Gesandten einzuhalten und seine Verbote oder die Verbote von Allah und seinen Gesandten zu meiden. So, wenn derjenige, der eine Tat machen möchte, wenn er zuerst fragt über das, was Allah Azzawajal in dieser Tat Gesetz gegeben hat und somit haltet er es ein und über das fragt, was Allah in dieser Tat verboten hat und er meidet es, dann wären die Ereignisse oder dann würden die Ereignisse geschehen, gebunden an Koran und Sunna. Okay? Vielmehr machen die Leute oder tun die Leute nach ihrer Meinung und Neigung. Ja, oder gemäß ihrer Neigung und Meinung. So geschehen die Ereignisse allgemein widersprechend zu dem, was Allah und sein Gesandter, was Allah Gesetz gegeben hat und vor den erwähnten Urteilen im Koran und Sunna zu bringen, weil sie ganz weit entfernt sind von Koran und Sunna. Die Menschen, würden die Menschen, bevor sie irgendwas tun, zuerst nachschauen, ob das gemäß der Scharia ist oder nicht, und somit das einhalten, was die Scharia befohlen hat in dieser Sache, und das meiden, was die Scharia verboten hat, dann würde es kein Problem geben. Doch die Menschen arbeiten und handeln nach ihrer Neigung und Meinung, und dann, wenn es ein Problem passiert, wollen Sie eine Lösung in der Scharia finden? Ein klares Beispiel dafür ist zum Beispiel Leute, die jahrelang ihre Gelder in den Banken geben und Zinsen haben. Und dann kommt er, nachdem er das gemacht hat, und sagt, was soll ich jetzt mit den Zinsen machen? Ja, hättest du von Anfang an, Allahs Befehl eingehalten und dies unterlassen? Im Allgemeinen, der das einhaltet, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam in diesem Hadith befohlen hat, und das meidet, was er verboten hat, und er war beschäftigt damit und nur damit, sonst gar nichts, dann ist er errettet oder dann hat er die Errettung in Dunya und Akhira. Und wer dies widerspricht und beschäftigt sich mit seiner Neigung und das, was er für gut erachtet, nach seiner Meinung und Neigung, dann fällt er in das, wovor der Prophet sallallahu alaihi wasallam gewarnt hat, von dem Zustand der Leute der Schrift, die, ja, Juden und Christen, die ins Verdorben gegangen sind, durch ihr Vielfragen und ihr Streiten über ihre Propheten und ihre Nichtunterwerfung, und Ungehorsamkeit zu ihren Gesandten. Und seine Aussage, sallallahu alaihi wasallam, wenn ich euch etwas verbiete, dann meidet es. Und wenn ich euch was befehle, dann macht davon, was ihr könnt oder so viel ihr könnt. Einige Gelehrten sagen oder einer der Gelehrten sagen, davon nimmt man, dass der Verbot härter ist, als der Befehl. Weil in dem Verbot hat der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, keine Entschuldigung oder Erleichterung gegeben, etwas davon zu begehen. Und der Befehl wurde mit der Fähigkeit dazu, wie viel man dazu kann, gebunden. Ja, das siehst du auch allgemein in den Koran und Sunna. Wenn Allah Azzawajal zum Beispiel Unzucht verboten hat, wenn Allah Azzawajal Alkohol verboten hat, dann hat er es komplett verboten. Unterlasse es. Da gibt es keine Entschuldigung. So viel du kannst, unterlasse es. Nein, Verbot ist Verbot. Aber wenn Allah Azzawajal jede Tat, jeder Befehl im Koran und Sunna, oder fast jeder, ist mit was verbunden? Mit Al-Istita'a, mit mit der Fähigkeit dazu, zum Beispiel im Gebet, ist von den Säulen das Gebet was? Das Beten im Stehen. Aber das ist, diese Pflicht ist verbunden mit was? Die Fähigkeit dazu. Wenn du nicht kannst, hast du die Erleichterung, im Sitzen zu beten und so weiter. Auch Fasten. Ja, wenn du nicht fähig dazu bist, hast du die Erleichterung, das nachzuholen. Und so weiter, auch andere Pflichten. Okay? Und dies wurde von Imam Ahmad überliefert. Und ähnlich wie dies ist die Aussage von anderen, von den Salaf, wo sie sagen, die Taten der Frömmigkeit werden getan von den Frommen und von den Unsittlichen. Jedoch die Sünden so werden nur unterlassen von den Wahrhaftigen. Und es wurde auch von Abu Huraira radiallahu anhu überliefert, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, ittaqil maharim takun abad al-nas, meide die Verbote, dann bist du der beste Anbeter unter die Menschen. Ja? Und Aisha radiallahu anha sagte, Mu'minin Aisha radiallahu anha wa an abiha, man sarrahu an yasbiq al-da'ib al-mushtahid falyakuffa an al-dhunub. Wer gerne den Mustahid, der sich anstrengt, überholen möchte, der soll von den Sünden aufhören. Und dies wurde auch marfu' über die Vertreter vom Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und Al-Hasan sagte, ما عبد العابدون بشيء أفضل من ترك ما نهاهم الله عنه. Die Anbeter tun keine bessere Ibada, als dass sie das unterlassen, was Allah azza wa jal ihnen verboten hat. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاك الله خير